dass du nichts mehr hören kannst. Stell dir mal vor, dass du nicht mehr laufen kannst. Stell dir mal vor, dass du nicht mehr sprechen kannst. Stell dir mal vor, dass du ab heute nur noch deinen Kopf bewegen kannst. Stell dir mal vor, dass du deine Lieblingsmusik nicht mehr hören kannst. Stell dir mal vor, dass du nie wieder aus deinem Rollstuhl aufstehen kannst. Stell dir mal vor, dass du dich mit deinen Freunden nicht mehr unterhalten kannst. Stell dir mal vor, dass du deine Beine und Arme nicht mehr bewegen kannst.